Und wir haben dem Menschen anempfohlen, zu seinen Eltern gütig zu sein. Seine Mutter hat ihn unter Widerwillen getragen und unter Widerwillen zur Welt gebracht. Die Zeit der Schwangerschaft mit ihm bis zu seiner Entwöhnung beträgt 30 Monate. Wenn er dann seine Vollreife erlangt hat und das Alter von 40 Jahren erreicht hat, sagt er: Mein Herr, veranlasse mich, für deine Gunst zu danken, die du mir und meinen Eltern erwiesen hast, und rechtschaffen zu handeln, womit du zufrieden bist. Und gib mir Rechtschaffenheit in meiner Nachkommenschaft. Ich wende mich dir ja in Reue zu, und ich gehöre ja zu den dir Ergebenen.